halte dich nah bei mir. Ich such einen Sinn, dass ich in Angst und Blut noch weiß, wer ich bin. Doch dann seh ich Gesichter und die sind mir zu glatt. Doch kein Richter, der die Weisheit hat. Sag, wie kann ich denn schweigen? Sag schon, wie mich in Ohnmacht verneigen? Kann ich nie, wenn ich nicht mehr beachte, was mir droht. Und das halt ich mit ein Gewissen und ich habe dich.